Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 228 an Schiller. Recht vielen Dank für den überschickten körnerischen Brief. Eine so wahrhaft freundschaftliche und doch so kritisch motivierte Teilnahme ist eine seltene Erscheinung. Ich will gedachte Blätter noch einige Tage behalten, um verschiedene Gedichte, die ich noch nicht einmal gelesen habe, bei dieser Gelegenheit anzusehen. Grüßen Sie den Freund recht vielmals und danken ihm auch von mir. Sagen Sie ihm etwas von meinem neuen Gedichte und versichern Sie ihm, dass ich mich freue, es dereinst in seinen Händen zu sehen. Den Spitz von Giebichenstein müssen wir nun eine Weile bellen lassen, bis wir ihn einmal wieder tüchtig treffen. Überhaupt aber sind alle Oppositionsmänner, die sich aufs Negieren legen und gern dem, was ist, etwas abrupfen möchten, wie jene Bewegungsleugner zu behandeln. Man muss nur unablässig vor ihren Augen gelassen auf und ab gehen. Hinter seinem Anpreisen der ausgelassenen Stellen des Cellini, fürchte ich, steckt was anders. Da er das Original hat, fürchte ich, übersetzt er die fehlenden Stellen und lässt das Ganze nachdrucken, denn er ist zu allem fähig. Ich will daher die zwei letzten Lieferungen, die ohnedem zusammengehören, erst ins künftige Jahr geben, mein Manuskript indessen komplettieren und eine vollständige Ausgabe ankündigen, denn das Gefrage danach ist sehr stark und die zerstreute Lektüre im Journal macht schon jedermann ungeduldig. Wenn Sie an Boje schreiben, so fragen Sie ihn doch, ob er mir die englische Übersetzung, die ich von ihm durch Eschenburg habe, überlassen will. Ich will gern bezahlen, was sie kostet, und noch ein Exemplar meiner Übersetzung, wenn sie einmal ganz herauskommt, versprechen. Auf Humboldts Ankunft freue ich mich recht sehr. Sobald er da ist, besuche ich sie wohl einmal, wenn es auch nur ein Tag ist. Vom 7. und 8. Stück haben sie mir von jedem 2 Exemplare, eins auf blaulichem, eins auf gelblichem Papier geschickt. Ich bitte bald um die übrigen, denn man quält mich gewaltig darum. Leben Sie recht wohl, grüßen Sie alles und sagen Sie mir bald, dass Sie eine neue Arbeit angefangen haben. Weimar, den 19. Oktober 1796, G. Könnten Sie mir nicht ein 5. Stück der Horen von diesem Jahr, von welcher Papiersorte es auch sei, noch überlassen? Mein Pack Dienstag mit der fahrenden Post ist doch angekommen.